1. Die Israeliten setzten ihre Reichsforten schlugen ihr Lager in den Steppen Moabs auf, die jenseits des Jordans gegenüber Jericho lagen. 2. Balak, der Sohn Zippers, beobachtet Jedoch aufmerksam, was die Israeliten den Amoriten angetan hatten. 3. Infolgedessen überkam die Moabiter groß furcht vor diesem Volk, das Zahlreich war und ihnen angesichts der Israeliten bange word. 4. Die Moabiter osten gegenüber den Altesten der Midianiter ihr Besorgnis, das dies groß Menschenmensch als in ihrer Umgebung verzehren word, anlichweist ihr das Gras auf den Feldern abfressen, Balak, der Sohn Zippers, war zu dieser Zeit König der Moabiter. 5. Daraufhin entsandt Balak Boten zu Bailim, dem Sohn Beers, Nachpether im Land seiner Verwandtenem Euphrat im in zu rufen und im mitzuteilen, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen, das ganz Land bedeckt hat und nun direkt vor mir lagert. 6. Komm daher und verflucht dieses Volk für mich, denn es ist mir zu mächtig, wie leicht gelingt es mir dann, es zu besiegen und aus dem Land zu vertrieben. Ich weiß namlich, dass dergenig gesegnet bleibt, den du segnest, und dergenig verflucht bleibt, den du verfluchst. 7. Die Altesten der Moabiter und Midianiter machten sich daraufhin mit dem Land für die Wahrsagerei auf den Weg, erregten Bailim und übermittelten im Balaks Auftrag. 8. Bailim erwidert ihnen, bleibt dies nacht hier, dann word ich euch mitteilen, was Jahweh mir anweisen word, daraufhin blieben die Fürsten der Moabiter bei Bailim. 9. Gott erschien Bailim und fragte ihn, wer sind dies Männer, die bei dir sind. 10. Bailim antwortet Gott, das Balak, der Sohn Zippers und König von Moab, im ein Botschaft gesandt habe. 11. Berichtet weiter, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen und hat das ganze Land bedeckt, komm nun und verfluch ist für mich, damit ich es wie leicht bekämpfen und vertrieben kann. 12. Gott Jedoch sprach zu Bailim, du darfst nicht mit ihnen gehen und dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. 13. Am nächsten Morgen teilte Bailim den Fürsten Balaks mit, kurt in ihr Land zurück, denn Jahweh gestattet mir nicht, mit euch zu gehen. 14. Die Fürsten der Moabiter brachen daraufhin auf, kurten zu Balak zurück und berichteten ihm, dass Bailim sich geweigert hat, mit ihnen zu kommen. 15. Daraufhin entsandt Balak ernu Boten, diesmal Jedoch mehr und angesie Henry Fürsten als zuvor. 16. Als dies bei Bailim ankamen, übermittelten sie im Balaks Botschaft, Balak, der Sohn Zippers, las dir sagen, zogere nicht, zu mir zu kommen. 17. Ich werde dich über uns reichlich belohnen und als tun, was du von mir verlangst, komm also und verfluch dieses Volk für mich. 18. Bailim entgegnet den Dianen Balaks, selbst wenn Balak mir sein ganzes Haus voller Silber und Gold gabe, konnte ich dem Befehl Jahwehs, meines Gottes, nicht zu widerhandeln, seis in einer kleinen oder großen Angelegenheit. 19. Bleibt daher Orcher dies nacht hier, damit ich erfahren kann, was Jahweh mir diesmal sagen word. 20. In der Nacht kam Gott zu Bailim und sprach zu ihm, wenn dies Männer gekommen sind, dich zu rufen, dann steh auf und geh mit ihnen, du darfst Jedoch nichts anders tun, als was dir befehlen word. 21. Am nächsten Morgen sattelte Bailim sein Esselin und reist mit den Fürsten der Moabiter ab. 22. Doch Gott word zornig darüber, dass Bailim sich auf den Weg gemacht hat, und der Engel Jahweh stellte sich im Feinslig in den Weg, waren Bailim auf seiner Esselin ritt und sein bei den Diener bei sich hat. 23. Als die Esselin den Engel Jahwehs mit gesagtem schwört auf dem Weg so, which sie vom Fad ab und jing aufs Feld, Bailim Jedoch schlug die Esselin, sie zurück auf den Weg zu swingen. 24. Daraufhin stellte sich der Engel Jahwehs in einen Hohweg zwischen den Weinbergen, der beidseitig von Mauern begrenzt war. 25. Als die Esselin den Engel Jahwehs erblickt, drangte sie sich in die Mauer und presst Baby Bailims fastgegen die Wand. Daraufhin schlug sie ernüt. 26. Der Engel Jahwehs jing Jedoch nochmals voraus und stellte sich in ein so en stell, dass es kein Möglichkeit gab, nach rechts oder links auszuweichen. 27. Als die Esselin den Engel Jahwe sah, legte sie sich unter Bailim auf den Boden. Bailim wurde zornig und schlug die Esselin mit seinem Stock. 28. Jahwe verli der Esselin jedoch die Verhigkeit zu sprechen, sie fragte Bailim, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? 29. Bailim erwidert der Esselin, weil du mich zum Narren holst. Hat ich ein Schwert in der Hand, hat ich dich längst getötet. 30. Die Esselin fragte Bailim, bin ich nicht dein Esselin, auf der du von Jeher bishut geritten bist? War es Gemmels mein Gewohnheit, so mit dir umzugehen, antwortet, nein. 31. Daraufhin offnit Jahwe Bailim die Augen, so dass den Engel Jahwes mit gesagtem Schwert auf dem Wegstehen sah. Bailim vernet sich und warf sich zu Boden. 32. Der Engel Jahwe sprach zu ihm, warum hast du den Esselin nun schon dreimal geschlagen? Ich bin es, der dir in gegen getreten ist, weil dein Weg vor mir verfällt ist. 33. Die Esselin sah mich und wich mir die Schalb dreimal aus wer sie mir nicht ausgewichen, hat ich dich längst getötet, sie aber hat ich am Leben gelassen. 34. Bailim erwidert dem Engel Jahwes, ich habe gesündigt, denn ich was nicht, dass du mir auf dem Weg entgegen getreten warst. Wenn es dir also missfällt, wird ich umkehren. 35. Der Engel Jahwes antwortet Bailim, geh mit den Mannen, du darfst jedoch nur die Wort sprechen, die ich dir eingeben wird. Daraufhin zog Bailim mit den Fürsten Balaks weiter. 36. Als Balak das Bailim unterwegs war, zog im bis nach ihr Mob entgegen, das an der äußersten Grenz des Arnon liegt. 37. Balak sprach zu Bailim, habe ich dir nicht wiederholt Boten geschickt, dich rufen zu lassen? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Bin ich etwa nicht in der Lage, dich reichlich zu belohnen? 38. Bailim antwortet Balak, ich bin zwar zu dir gekommen, doch kann ich wirklich etwas Igenes reden? Ich werde ausschließlich die Wort sprechen, die Gott mir in den Mund legt. 39. Daraufhin jing Bailim mit Balak, und sie erreichten Kurgeth Chusoth. 40. Balak ließ Rinder und Schaf opfern und sant Tail Devonen Bailim soien die Fürsten, die in begleiteten. 41. Nächsten Morgen nahm Balak Bailim mit und 30 in hinauf nach Bamoth Ball, von wo aus einen Teil des Volks sehen konnte.